kommen. Im schottischen Glasgow ist ein Flugzeug deswegen kurz vor dem Abheben gestoppt und evakuiert worden. Britta Düsen berichtet. Der 737-Jet befand sich bereits auf dem Runway und war kurz vor dem Abheben, als Personal an Bord Rauch entdeckte. Der Start wurde abgebrochen. Möglicherweise kam es bei der abrupten Aktion zu Verletzungen unter den knapp 200 Passagieren. 4 wurden ins Krankenhaus von Glasgow gebracht, 13 weitere am Flughafen behandelt. Ein Flughafensprecher sagte der Nachrichtenagentur PA, die Hintergründe für den Notstopp der Maschine würden untersucht. Bei einer gewaltigen Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut sind mindestens 8 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende seien verletzt worden, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur. Die Autobombe riss einen riesigen Krater. Die Hintergründe sind völlig unklar. Kostenlos surfen in Berlin. Im Zentrum der Hauptstadt gibt es ab heute an vielen Orten freies WLAN. Das berichtet Bild Online. Bei dem Pilotprojekt von Kabel Deutschland und der Medienanstalt Berlin-Brandenburg kann jeder Nutzer pro Tag 30 Minuten lang kostenlos ins Internet gehen. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von VW Link La. Wer gut fahren will, fährt direkt zu uns. VW Link La. Mit der riesigen Auswahl an jungen Gebrauchten. Auf der A5 Basel Richtung Karlsruhe, zwischen Ruß und Ettenheim, da liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. Außerdem die A81 Singen Richtung Stuttgart zwischen Ehningen und Kreuz Stuttgart 10 Kilometer stockend. Und auf der B3 Niederschopfheim Richtung Ichenheim liegt an der Kreuzung Getreide auf der Fahrbahn. Dann wird geblitzt in der Ortsausfahrt Baden-Baden Richtung Gaggenau-Seelbach, auf der B28 Oberkirch Richtung Appenweier in Höhe Nussbach in der 70er-Zone und Schmieheim direkt in der Ortsmitte. Allseits eine schöne Fahrt. Ich bin Yvonne Blum. Jetzt gleich viel Spaß mit Charlie 2000. Hey DJ! Ready? Guten Abend. In a few minutes, my engineer, Jonathan E. at Master Control, and I are going to go looking for something perfect. That's right, the perfect beat for you, especially if you are up at Planet Rock. 3, 2, 1, here we go now. Und jetzt die schlechten Nachrichten. Ja, und hier ist er, euer Donnerhammer, eure echt ätzende Röhre. Charlie! Oh, Mamma mia! Charlie, nur noch 2 Sekunden! Jetzt geht's los! Oh, du lass an jetzt! Charlie, es geht los! 1, 2, 3, Carlos Sonidos Maigos de Ecuador. Ball. Jetzt kommt. Oh, oh Mann. Geballte Ladung Power. Sympathisch. Gut. Was ist das? Oh, Welcome to Central Bay. Get fresh, gotta stay fly. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Oh, yeah. We make money, money we spend. Get mad, honey, swimming in women, imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Harleys, Maseratis, Gelatos, we make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Oh. Werbung. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Wir sind bereit. Nicht für eine Party, nicht für zwei, nein, für insgesamt 21 Partys. Alle in einer Nacht, alle in einer Stadt. Don't you feel that lonesome whistle blowing? Don't you feel the night? Yeah. Erleben Sie mit Hitradio Ohr die Offenburger Musiknacht. Mehr Musik geht nicht. Eine Nacht, 21 Lokale, 17 Livebands und 5 DJs. Samstag, den 27. Oktober ab 21 Uhr. Karten bei allen teilnehmenden Lokalen und bei den Geschäftsstellen der mittelbadischen Presse. Nur solange der Vorrat reicht. Mehr Informationen unter hitradioohr.de. Netto-Marken-Discount präsentiert die Samstagskracher. Nur morgen mit Schweineschinken-Gulasch, das Kilo für nur 4,44 Euro. Und Paprikamix, das 1 Kilo Netz für nur 1,49 Euro. Netto-Marken-Discount, einfach eine Klasse besser. Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten nennt man gerade. Und die zuverlässigste Verbindung zwischen A und B nennt man Taxi Novak. Wir bringen alles und jeden ans Ziel. Egal ob Einzelfahrt, Kuriertransport oder Gruppen- und Vereinsausflüge mit bis zu 20 Personen. Taxi Novak, mit uns sicher ans Ziel. Telefon Offenburg 73 073. Taxi Novak. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Schau mal, Schatz, ich habe unser altes gefunden. Und hier liegt mein noch wie neu. Und da hinten steht meine ausgediente. Du hast das Zeug zum Reichwerden, denn bei eBay wird aus ungenutztem bares Geld gleich dieses Wochenende ausprobieren und als privater Verkäufer bis zu 100 Auktionen kostenlos einstellen. Nur bei eBay, mein Ein für alles. Hart, härter, Eagle 4x4, Ihr Offroad-Spezialist in Lahr. Hinterm Steuer des Hammer brettern Sie durch die Prärie, überwinden Hindernisse, heizen durch Riesenpfützen und Schlammlöcher. Stundenweise in der Region oder auf unseren legendären Touren durch die Karpaten oder die Sahara. Infos unter eble4x4.de. Haben Sie Chantrey schon mal in seiner ganzen Vielfalt erlebt? Chantrey auf Eis. Oder fruchtig mit Orange. Chantrey im Espresso. Exotisch mit Maracuja. Chantrey Cola. Oder doch lieber pur. Bei so viel Vielfalt sind wir uns einig. Mein Chantrey, so mag ich ihn. So, dein Zimmer. Aber hier unten ist es kalt und dunkel. Aber es ist doch nur für eine Nacht. Wir haben einen besseren Platz. Baladin Superior Hotel Palmengarten Offenburg. Direkt in der City. Parkplätze und WLAN kostenlos. Baladin Superior Hotel Palmengarten Offenburg. Ockenstraße 15 bis 17. www.baladins-hotels.com. Fragen Sie auch nach unseren Firmentarifen. Hallo Nachtschwärmer. Freitag, Hitradio Ruhr. Ja, seid ihr bereit? Dann kann's losgehen. Jeden Tag freu ich mich so drauf, denn durch dich leb ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den See. Show the sessions. The night. Showtime. Dance now. Dance now. to you as it fell, and now you're in my way. I traded my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing. the time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. Hier ist wieder der Power ins Wochenende. Willkommen Nachtschwärmer. Willkommen Schuhverkäufer, grüß dich Erl. Na, bist heute gut drauf oder was ist da los? Ha? In dieser Charlie 2000 Show bin ich mit dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Also das sagst du jetzt nochmal, dann fliegst du gleich raus. In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Der macht es tatsächlich. Hallo, Hitradio. Einfach näher dran. Echt jetzt? Das ist echt voll daneben. Ja, und der Psy mit seinem Gangnam-Style, der schlägt ja sowas von zu. Das heißt er nicht, aber sein Hype greift um sich. Hier ist einer der vielen Mashups von ihm. Mit Ghostbusters. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Wahnsinn, ne? Psy mit Ghostbusters. Gangnam Style. Habt ihr den Flashmob gesehen von Hitradio vom letzten Samstag? Geht auf die Seite von Hitradio, da könnt ihr dann ansehen. Schaut bitte auf den Uwe Carsten. Da war nämlich Erdbebenalarm hinterher. Ja. Sie wollen Action, Sie wollen Erotik, Sie wollen Spaß und Spannung. Dann gibt es nur eines. Der fantastische Freitag. So, nächste Version. Attention! Gangnam Style. Hey, du geilst nur, das ist der Gangnam Stil. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Hey, du geilst nur, das ist der Gangnam Stil. Nachdem da Saro und Ingan Jogging Yoja. Kopie Hanjane, Yoyur Anam, Pumpkok in den Yoja. Bami Omia, Shimjani, Tugawajin und Yoja. Kuron, Ban, Kon, in den Yoja. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. Oppa Gangnam Style. Ha, Wahnsinn. Gangnam Style in Freestyle und da danke ich dem Mike aus Schutterwald, der hat ihn nämlich produziert. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. You've heard it once before. You're asking for more. So we provide. Welcome. And more. Message to board computer. We are go. Welcome to your radio.

Stände, bayerische Stände. Ja, Oktoberfest, Stände. Ich habe mein Manuskript verloren. Ja, Wettnageln gibt's, Peilbude, Maßkrug schieben, Dosen werfen. Und Maß. Ohne Ende. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag, die Nacht der Tracht. Die Nacht der Tracht. Und zwar immer noch Überschrift Oktoberfest. Für alle, die in Tracht kommen, morgen Samstag 15 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Dirndl, Lederhose oder Fasnetztracht. Also Tracht egal. Hauptsache Tracht. Ja? Und auch wieder die bekannten Spiele. Das ist morgen Samstag. Und jetzt im Vorschau auf kommenden Freitag. Pumpkin Party Kürbisnacht. Codex-Club.de. Codex Club in Aachen. Also heute in einer Woche Kürbisnacht. Für jeden Kürbis, den er mitbringt, bekommt er auch Freiverzehr. Und morgen in einer Woche Geburtstagsparty. Das müsst ihr euch schon mal vormerken, Nachtschwärmer. Für alle Geburtstagskinder, die im Oktober Geburtstag haben oder hatten, die erhalten 25 Euro Freiverzehr. Also Samstag, 27.10. vormerken, Nachtschwärmer. Und nach meiner Sendung kommt da wieder die Live-Übertragung direkt aus dem Club. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Let's get ready to rumble! Oh my God! Bass, baby, go! Let's go! Go! Go! Go! Go! So, seid ihr bereit für den 90er Spezialmix? Hier ist er, hier kommt er. Yeah. Ride me. dance. I wanna see you dance. The hippo, hippo dance. I wanna see you dance. The hippo, hippo dance. Salvami tu, tu che sei l'unica, mio amore, non lasciarmi da solo in questa notte gelida, per favore, non vedi dentro i miei occhi la tristezza che mi fulmina, non scherzare, se il mare accanto mi perdo e tu sei la mia. Ja, kurz vor 20 Uhr, aber so Astra 90er ist das auch nicht, ja? Mach schon mal, das verbessere ich in einer Stunde. Das verspreche ich. Da bringe ich richtige 90er. Ja, am Freitag. Hallo. Jetzt haben wir was ganz Besonderes. Alison Morissette, David Guetta und Justin Timberlake. In einem Song. I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go shoot on you in a theater? Does she speak out? And would she have your baby? I'm sure she'd make the really excellent mother. Cause the love that you gave to be made wasn't able to make it up for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me you loved me until you died? Till you died, but are you still alive? And I'm here. Show. In the mall, kids ask how that chain glow. Point to her, they say, why was the same glow? Point to me, I say, yeah, it's the same dough. We the same type, you my A-line. Yeah. You had me sleeping in the same bed, A-night. Go rock with me, you deserving the best. Take a few shots, let it burn in your chest. We could ride around pumping nerd in the deck. Funny how a few words turned into sex. Play number three, joint called brain. My type of hate made me swerve in the lane. The name malicious, and I burn every track. Clips and J. Timberlake, now how heavy is that? Cause the joke that you laid in the bed that was made, I'm not gonna fade as soon as you close your eyes. And you know it. And every time I scratch my nails down someone else's back, I hope you feel it. Well, can you feel it? Well, I'm here. Wie erwähnt, Alison Morissette, David Guetta und Justin Timberlake. Super! Kurz nach 20 Uhr, willkommen Nachtschwärmer. Al, was ist los? Hast du dich beruhigt von letzten Freitag, oder was war? Du hast ja so recht. 3 Tage Dauersaufen heilt alle Wunden. Komm, hol dir einen Bandis rein hier ins Studio. Komm bloß nicht ins Studio. Charlie hat heute Mundgeruch. Was heißt heute? Danke. I feel great. Jeden Freitag, 19 Uhr. Alles, was Spaß macht. Langeweile ist out. Party total. Das ist der volle Kult. Next. You should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this. Ja, das ist ein Power 1 Wochenende. Ich habe schon die Next Step Psy Mash-Up-Version auf Lager. Macht Spaß? Ja, Sir! Now ready for takeoff. Na, dich rein! Sir, ja, Sir! Extinguish your cigarette. Gib's zu! Sir, ja, Sir! Also, okay, Psy ist spezial. Komm schon, komm schon! Als Maul, Mann, bist du nervig. Gangnam Style. Gangnam Style. von Gangnam Style. Wahnsinn, ne? Da gibt's bestimmt noch mehr Versionen demnächst. Gangnam Style. Robert. Hallo, hallo. Test. Meine Damen und Herren, in dieser Sendung werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Typisch durchgeknallt. Okay, man, are you ready to go? I'm ready to go. Now, come on, now crank this motherfucker up. Wonderful life.

Für alle in den Tracht, die morgen in Tracht kommen, 15 Euro Freiverzehr, Dirndl, Lederhose oder Fasnachtstracht. Dann wieder die Wiesenspiele ohne Ende, ist ja ganz klar. Musik auf drei Floors. Ah, zapft es! Heute in einer Woche als Vorschau Pumpkin Party, Kürbisnacht. Für jeden Kürbis gibt's auch was. Und dann morgen in einer Woche am 27. Geburtstagsparty. Alle, die im Oktober Geburtstag haben oder hatten, 25 Euro Freiverzehr. Ja, wenn das nichts ist. Codex Club in Aachen. Wow. Welcome to the nightclub that really knows how to party. Jetzt wird's heiß, amigo. Power. Fun. Da blitzt es in den Boxen. Ja, was meint ihr? Sensationell, ha? Metallica und Queen. In einem Song. Puff Daddy and a Family featuring the Locks, Lil' Kim, Bubble. It's all about the Benjamins. Lock Remix. All music. All music. All the time. Infamous Radio. Radio. Radio. Hier ist Hitradio. Einfach näher dran. Biggies Mascha. This is Remixes. So, jetzt rede ich mir Beweis an, Nachtschema, dass auch 80er, 70er Mashups gibt. Das hier zum Beispiel. Die Beatles und Santana. Oh. Na, was sagt man dazu, ha? Achtung, es gibt auch Mashups für 80er, sogar für 70er. Habe ich noch ein Beispiel drauf? Ah, ich glaube ja, da. Na, langweilig? Dann drehen Sie doch mal richtig auf. Ja, hier ist Steve Miller mit seiner Band und Focus. Also, das wollte ich nur anspielen, Steve Miller Band on her Focus. Ja, dankeschön. Mann, was geht denn da? Hitradio auf FM. Here's the power ins Wochenende. In the mix, 1 hour of pure. We got not one DJ, but two. Nichts für schwache Nerven. Yeah. Guck, es war 2006, doch kommt mir vor, als ob es gestern war. Denn ich stand auf dem Pausenhof und wollte deine Hefte tragen. Ich hatte den besten Plan, doch du hast mich nicht mal beachtet. Und anstatt mit mir zu reden, bei einem Kumpel übernachtet. Klar, sicherlich, Baby, komm, ich bitte dich. Ich geb dir meine Liebe, doch du drehst dich um und willst sie nicht. Wer von heute stehst du in der ersten Reihe? Würdest gerne mit mir reden, aber Baby, das ist vorbei. Vor, als ob es gestern war, denn sie erwischt mich jeden Tag, wie ich in meine Hefte mal und gibt mir dafür Strafarbeiten. Total in Rage, sagt die Frau, dass solche Nase, weiße Bengel auf der Straße bleiben. Jeden Tag Eintrag, nachts sitzen freitags, gibt mir 30 Seiten und begibt sich auf die Heimfahrt. Vielen Dank für diese wunderschöne Zeit, nein, ich werd sie nicht vergessen, doch so langsam bin ich reif und ich schnappe meinen Beutel und verlasse das Gebäude mit nem dicken, fetten Smile. Und singe nur dabei. Die doofe Witze-Ecke. Sagt der Ehemann, ich hätte gern ein Pferd für meine Frau. Der Verkäufer, tut mir leid. Tauschgeschäfte machen wir nicht. Als ob es gestern wäre, weil der Pferd von Liebe und bereit bei den Geschlechtsverkehr. Ich guck sie an und sag, ich hab es nie gemacht. Sie nimmt mein Lenker, du sagst, du bist schwer, so links und rechts. das letzte Gefühl meines Lebens. Und fühl mich, als würde ich über ich leben. Das Licht wurde heller, als ich die Länge verlässt. Dann hatte die Zügel und wurde noch schneller. Da fragt einer den anderen, machen Sie mit bei einer Gruppensexparty? Der nickt hoher Freude und fragt, ja, sich verstohlen nach allen Seiten umblickend, ja, zu wie viel sind wir denn? Ja, wenn Sie Ihre Frau mitbringen, dann sind wir zu dritt. Nie mehr. Ja, genau. Das hat der Welt gerade noch gefehlt. Ja, wir haben längst alle Grenzen überschritten. Gefährlich, Alba. Sendezentrum Kanal 0 Durchblick. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. This ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Whispers through the night, it calls for salvation. Running to the stars of the rising sun. Feeling that the time has come for our nation. Be a summer bright, bright, for our bright show. Who you really are, see through all that's untrue. Yeah, we are not far away. Am Freitagabend mit Power ins Wochenende. Wie immer ist es ruhig. Verdammt ruhig. Wo? Wo? Ruhig? Bei den anderen vielleicht. Freitagabend. Die geballte Ladung an diesem Wochenende nur bei jeden Freitag. Music in the air. Vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Hey, komm schon, es ist kaum mehr was los. Ich hab Kopfweh und der DJ spielt die ganze Zeit nur so Elektrozeugs. Nicht mal was von David Guetta machte. Komm, lass uns nach Hause gehen. Du machst eine Party wie nett von dir. Impulsive Menschen kennen keine Grenzen. Schmeiß die Möbel aus dem Fenster, wir brauchen Platz zum Tanzen. Subspecial. Oh. Habt ihr nichts zu fressen hier? Ich will Pizza. Deine Mutter hat gesagt, trag nicht so viel Dreck rein. Auf dem Foto in der Küche sieht sie aus wie Katja Epstein. So special. Off a kill. Get your gamma fool gosh. Uhr 38, Hitradio Ohr, eine Verkehrsmeldung. Auf der B33 Gengenbach Richtung Biberach ein schwerer Unfall. Bitte Vorsicht. Das ist auch wieder so ein Spezial-Mashup. He? Von den Commodores wird der Musikteppich genommen. Also Instrumental und Laserkraft und Faith No More ist darüber gelegt. Und natürlich Deichkind. Ganz klar. Yippie, yippie, Krawall und Remy Demi. Showtime! Let's get up! Jetzt geht die Party an! Neulich sind wir da gewesen. Die Jungs von Greenpeace hatten recht. Denn das Meer stank ziemlich übel. Und uns wurde ziemlich schlecht. Man wird diese Insel in die Luft gesprengt. Man wird sie im Meer versenkt. Oh, ich hab solche Sehnsucht. Ja, jetzt machen wir Westerland Spezial. Ich will wieder an die Nordsee. Ich will zurück nach Westerland. Am Wannsee

im kleinen Club 80er, 90er Rock-Pop-Charts Dieter Jürgens. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Morgen die Nacht der Tracht. Die Nacht der Tracht. Für alle, die in Tracht kommen, 15 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr morgen. Dirndl, Lederhose oder Fasnachtstracht. Auch wieder Wiesenspiele ohne Ende. Und zu jedem Longdrink gibt es immer ein Gutschein zum Spielen. Ja, und da kann man wieder gewinnen. Das ist der Wahnsinn, Nachtschwärmer. Kommenden Freitag Pumpkin Party, Kürbisnacht. Und Samstag, morgen in einer Woche, Geburtstags-, Massengeburtstag, Oktober. Geborene erhalten 25 Euro Freiverzehr. U18, 15 Euro. Ja, yeah, so ist es. So, dann schauen wir jetzt, hole ich. Oh ja, und ich bin ja auch unterwegs. Am Dienstag, am 31. im Lauinger in Malsch zu einer U25-Party. Dienstag. 31. Codex Club in Aachen. In Lauinger in Malsch. Charlie 2000 am Mikro. Einlass 21 Uhr in Malsch. Okay, super. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Durch die Hölle und im Gesicht ein paar Kratzer. Wie geht's dir? Du bist auf Sendung. Willkommen beim Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. Ja, willkommen im Oktober. Hey. Der versprochene zweite 90er Mix. Aber eins haben wir noch. Hitradio Verkehrsservice. Zu dem gemeldeten Unfall von vorher, da staut es sich schon bis zur Tankstelle B33 Richtung Gengenbach-Biberach. Da ist ein schwerer Unfall. Bitte aufpassen. Sweet dreams are taking over. Sweet dreams are taking over. Das ist 90er Spezial Nachtschwärmer. Going on. Ja, 90er Spezial im heutigen Soundkleid. 21:07, willkommen Nachtschwärmer. Aufgemerkt, Spaßfreunde. Die Party braucht euch dringend. Nein, nicht umschalten. Okay, roll the drums. Also, wer macht mit? Der Bandikampfruf. Los, Charlie. Was ist denn? Brothers and sisters. What's going on? Der Bandi. Is in the house. No problem. Also er macht einen Kampfruf. Krieg ich den Vereinigten Bandi-Ruf? Ja. Bandi! Hitradio. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay. I'm an old dirty dog all day. No way, Jose. Your girl only go one way. I mean, Molly, you should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this, darling. Nobody knows what I'm feeling inside. I find it so stupid, so why should I hide that I Gangnam Style hinten, Gangnam Style vorne. Absoluter Hype nach Schwemmer. Habt ihr schon das Video angesehen auf der Hitradio Page von dem Flashmob letzten Samstag? Das müsst ihr euch ansehen. Da mussten alle auf einem Parkplatz im Gangnam Style tanzen. Wer Lust hatte. Schaut euch das mal an. Hinterher wurde Erdbebenwarnung gegeben. Ja, Uwe. Immer freitags. Ab 19 Uhr. Guten Tag, sein Name ist Null. Null, Null, nix. Ganz recht, der tierisch abgedrehte Extraordinär. Charlie 2000. Charlie 2000. Er ist der unmusikalischste seiner Art. Seine selbstgemachten Gesangsbücher will niemand haben. Doch er gibt niemals auf. Mein kleiner grüner Kaktus! Vergessen Sie alles, was Sie bisher über Horror wussten. Der absolute Horror.

Südwestbank in Offenburg. Die Südwestbank Offenburg ist Sieger im City Contest von Focus Money. Beste Bank in Offenburg. Eine Beratung, die bundesweit Maßstäbe setzt, sagen die Experten. Beste Bank in Offenburg. Überzeugen Sie sich selbst. Die Südwestbank Offenburg, Hauptstraße 35. Südwestbank. Werte verbinden. Maximum Clubbing. Die Radio Show live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends. Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Zitat Johann Wolfgang von Goethe. Geben Sie sich deshalb auch nur mit dem Besten zufrieden und erfahren Sie Genuss auf höchstem Niveau mit den prämierten Weinen des Ortenauer Weinkellers. Nutzen Sie unsere Erfahrung und Leidenschaft in Sachen Wein und erleben Sie Qualität für den anspruchsvollen Gaumen. Tauchen Sie ein in eine Welt des Genusses mit den Weinen des Ortenauer Weinkellers in Offenburg und im Netz unter ortenauerweinkeller.de. Weine erhältlich bei Edeka, Edeka Aktiv, Neukauf, Nah und Gut. Sie wollen frische, regionale Wurst- und Fleischprodukte aus eigener Herstellung? Dann gehen Sie zu Ihrem 5-Sterne-Metzger Martin Meyer in Sasbachwalden. Qualität und Vielfalt seit über 100 Jahren. Und als einer der ersten Metzger in Baden-Württemberg mit dem 5-Sterne-Emblem ausgezeichnet. Mehr über uns im Internet. www.3xm-metzgerei.de. Schau mal, Schatz, ich habe unser altes gefunden. Und hier liegt mein noch wie neu. Und da hinten steht meine ausgediente. Du hast das Zeug zum Reichwerden, denn bei eBay wird aus ungenutztem bares Geld gleich dieses Wochenende ausprobieren und als privater Verkäufer bis zu 100 Auktionen kostenlos einstellen. Nur bei eBay, mein Ein für alles. Es war einst ein Ritter, der auszog, Drachen zu töten, Jungfrauen zu retten und Königreiche zu erobern. Und nach vollbrachter Tat zog er sich zurück, um zu entspannen. FKK Club Lancelot in Offenburg-Elgersweier, Industriestraße, fkk-lancelot.de. 28 Sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, zone industrielle Elgersweier. Sur internet, clublancelot.de. FKK Club Lancelot. Mouah. Scheiße! Scheiße! Scheiße! Na, kennen Sie das auch von Ihrer Werkstatt? Dann kommen Sie lieber gleich zu Bliss. Bliss Autosport in Lahr. Werkstatt, Verkauf und Individualtuning. Bliss-autosport.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend geht's wieder rund im Codex. Da, da, da, da, da, da, da. Mich macht das richtig an. Oktoberfest, zweite Woche, zweites Wochenende, speziell gesagt, nämlich Donnerstag, Freitag, ist, Samstag ist da immer geöffnet. Okay, im Club verteilt stehen Wiesenstände nachts, wenn man mit Wiesen spielen. Und pro Longdrink bekommt ihr einen Bon zum Spielen. Pro Longdrink, ja? Okay, das nochmal nebenbei. Es gibt Maßkrug schieben, Dosenwerfen, Ballon, Pfeilwerfen, Wettnagel und so weiter. Es gibt Maßbier, Maßmixgetränke im Maß. Hangover Oktoberfest Edition heute. Da, da, da. Ich krieg gleich wieder Rückkopplung. Was ihr mitbringt, bekommt ihr 5 Euro. 3 maximal bis 24 Uhr. Codex Club in und zwar Fußballfanschar, Lebkuchenherz, Hut, Gamsbad, Feuerzeug, Brezel, Dirndl, Lederhosen. Also alles, was in diese Richtung läuft, bekommt ihr je 5 Euro, aber maximal nur 3 Stück. Bis 24 Uhr heute. Ist das okay? Im großen Club DJ Matrix und DJ Johnny F. Und im kleinen Club Dieter Jürgens DJ, 80er, 90er Rock-Pop-Charts im kleinen Club. So, morgen Samstag, die Nacht der Tracht. Die Nacht der Tracht. Oktoberfestwochen. Für alle in Tracht gibt's morgen 15 Euro Freiverzehr am Samstag. Bis 24 Uhr Dirndl, Lederhose oder Fasnitz-Tracht. Okay. 3 Floors geöffnet. Dann eine Woche später, heute in einer Woche, die Pumpkin Party, Kürbisnacht. Da gibt es auch wieder jeden Kürbis irgendwas. Das sage ich nächste Woche. Und morgen Samstag in einer Woche ist die Massengeburtstagsparty. Alle, die im Oktober Geburtstag haben oder hatten, bekommen 25 Euro Freiverzehr. Ja, ist das ein Wort nach Schwärmer. Der absolute Wahnsinn. Codex Club in Aachen. Ja, und ich bin am Mittwoch, 31.10. im Lauinger in Malsch. Ja, vamos. Nächste Version von Psy. Und zwar Psy und Rammstein. Das müssen wir hören. Ja. Ihr wisst ja, Gangnam Style. Hey! Haut mich nicht vom Hocker. Ja, bei so viel Hype, da kommt auch mal nichts Besonderes raus. Aber nachher bringe ich noch die Freestyle-Version von Psy. Ja. Hallo, Hitradio. Einfach nur dran. Echt jetzt? Das ist echt voll daneben. Mache ich mich bei den Frauen beliebt? Was ist der schmerzhafteste Eingriff bei der Umwandlung vom Mann zur Frau? Ja, das Absaugen des Gehirns. Okay, jetzt bin ich wieder ganz dick drin bei den Ladies. Ne? Hoffe ich doch. Es gibt eine Zeit zu leben und eine Zeit zu sterben. Dieser Freitag ist die Härte. Der Action-Freitag. Frequency to maximum power. Darf ich noch einen drauflegen? Warum kann ein Mann nicht gleichzeitig schön und klug sein? Ja, weil er sonst eine Frau wäre. Ja. Oh nein, ah, bitte. Ja, aber einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Gut. Schreibt der Feldwebel an den Vater eines Rekruten. Sehr geehrter Herr, ich muss Ihnen zwei Mitteilungen machen. Zuerst leider die schlechte. Ihr Sohn hat gleichgeschlechtliche Neigungen. Und nun die gute. Wir haben ihn gestern zur Maikönigin gewählt. Ruhe, das reicht. Ruhe, hier ist Flo Rida, Nicole Scherzinger und Carly Rae Jepsen. Shut up. Der gibt wieder keine Ruhe. Ich dreh den gleich den Kragen rum. Das ist der Freitag nach Schwärmer ins Wochenende. Neulich im Dunkeln. Es ist einfach nur peinlich. Völlig ausgeflippt. So am I still waiting for this world to stop hating. Can't find a good reason. Can't find hope to believe in. got a motorboat, but I can make you work. So listen, baby girl, want you with a dose of dough, you gon' want some more. So listen, baby girl, when you make it, I want you this, I want you this, yeah. Push it real good. 21.39 Uhr am Freitagabend. Und jetzt hatte ich ja angedroht, The Gangnam Style, und zwar Freestyle. Das ist also eine Ortenauer Produktion von Mike aus Schütterwald. Die gibt es also sonst nirgends nach Drummer. Und den hatte ich am Anfang schon mal gemacht, den muss ich nochmal bringen. Gangnam Style. Hey, du geilst nur, das ist der Gangnam Stil. Opern Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Hey, du geilst nur, das ist der Gangnam Stil. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 나는 사나해. 낮에는 너만큼 Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op, op, an Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op, op, an Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op, op, an Gangnam Style. Yeah. 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자, 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자, 그런 감각적인 여자. 나는 사나해, 점잖아 보이지만 놀 때 노는 사나해. 내가 되면 완전 미쳐버리는 사나해. 그녀보다 사상이 울퉁불퉁한 사나해. 그런 사나해. 아름다워 사랑. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오, 오, 오, 오, 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오, 오, 오, 오, 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 오, 오, 오, 오, 오빤 강남 스타일. Ja, für alle Freunde des Freestyles. Das war's. Hey, Kollege. Kannst du noch ein bisschen Hip-Hop spielen, ne? Komm mit, Freundchen! Dankeschön, Jean-Paul. Willkommen wieder. Ich hoffe, Sie haben die gleiche Meinung von dieser Sendung wie unser Mitarbeiter Axel Schweiß. Das ist ja der Hammer. Sehen Sie die Welt mit anderen Augen. Sehen Sie die Welt schärfer, kontrastreicher, farbiger. Sehen Sie die Welt in HD mit der neuesten Messtechnologie 3.0 bei Augenoptik Kreuzpaintner. Sehen wie ein Luchs. Augenoptik Kreuzpaintner. Kontaktlinsen und Brillen in Lahr bei der Stadtmühle 1. Halt an, Klappe! Wir rasten hier! Damals gut, heute gut. Das historische Hotel zur Sonne in Offenburg, seit Jahrhunderten am Platz. Unsere historisch eingerichteten Zimmer machen jede Übernachtung zum Erlebnis. Gehobene Gastronomie, edles Ambiente, perfekt für Familienfeiern und Tagungen. Hotel zur Sonne in Offenburg, weil Gutes bleibt. Sehen wie ein Luchs. Mit der neuesten Messtechnologie 3.0 bei Augenoptik Kreuzpaintner. Kontaktlinsen und Brillen in Lahr bei der Stadtmühle 1. Heute widmen wir uns den Eingeborenen der hiesigen Gefilde. Schauen Sie, wie sie sich in ihren durchsichtigen Bauten bei jeder Witterung wohlfühlen und von den anderen Stämmen beneidet werden. Einfach toll, diese Wintergartenbesitzer. Hilberer, die Wintergartenexperten der Ortenau. Mehr unter myhilbererveranda.de. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Heute Nacht noch nichts vor? Clickme.de. Für Lust und Leidenschaft. Click-me.de. Entdecken Sie die unendlichen Möglichkeiten der Radiowerbung. Und erfahren Sie, warum die ganze Welt Hühnereier ist. Image kompakt. Lieber Input als Put-Put. Sie wurden noch nicht eingeladen? Fragen Sie Ihren Mediaberater oder greifen Sie zum Telefon. 0781 504 3000. Eine alte chinesische Weisheit besagt, das Dunkle haftet am Licht und vollendet so dessen Helligkeit. Licht ist nicht gleich Licht. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Räume so zu beleuchten, dass sie sich darin wohlfühlen. Lighthouse, das Lichtstudio in Lahr. Bringen Sie neues Licht in Ihr Leben und lassen Sie sich von den unbegrenzten Möglichkeiten verzaubern. Lighthouse, das Lichtstudio in Lahr. Mehr Infos unter eswerdelicht.com. Autokauf ist Vertrauenssache. Das Mitsubishi Autohaus Frascoja in Kappelrodeck steht seit über 40 Jahren für Kompetenz und Vertrauen. Nutzen Sie den Service unserer Werkstatt für alle Fabrikate. Unsere Autovermietung mit unschlagbaren Angeboten, zum Beispiel einen Mercedes Sprinter, 9-Sitzer inklusive Versicherung ab 49 Euro pro Tag. Oder bei Bedarf unseren 24-Stunden Abschleppservice. Mitsubishi Autohaus Frascoja in Kappelrodeck. Rundum gut versorgt. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend. Geht's wieder rund im Codex. Nämlich Oktoberfestwochen, zweite Woche. Im Club verteilt stehen Wiesenstände mit Wiesenspielen, gibt's da dazu. Pro Longdrink, ein Bon zum Spielen. Da kann man auch wieder gewinnen. Einfach super. Es gibt Maßkrug schieben, Dosenwerfen, Ballonpfeilwerfen, Wettnageln und so weiter. Es gibt Mars Bier, es gibt Mixgetränke im Mars. Hangover Oktoberfest Edition. Heute Freitag. Heute, genau. Und für jedes Teil, das er mitbringt, bis 24 Uhr, maximal 3 Stück. Fußball, Fanschal, Lebkuchenherz, Hut, Kampfbad, Feuerzeug, Brezel, Dirndl oder Lederhose. Codex Club in Aachen. Gibt's je 5 Euro. Codex Club in Aachen. Im großen Club DJ Matrix und DJ Johnny F. Im kleinen Club Dieter Jürgens 80er, 90er Rockpop. Genau, morgen Samstag die Nacht der Tracht. Die Nacht, das muss ich mit Echo sagen. Die Nacht der Tracht. Das hat folgende Bewandtnis. Alle, die in Tracht morgen kommen, Samstag, gibt es 15 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Dirndl, Lederhose oder Fasnitztracht. Wieder auch die berühmten Spiele an den Ständen des Oktoberfestes Spezial. Dann heute in einer Woche Pumpkin Party, Kürbisnacht. Da gibt es auch wieder, wer einen Kürbis mitbringt. Und der schwerste Kürbis wird mit prämiert mit einer Flasche Wodka. Ach, da kommen die bestimmt im Handkerle und bringen den größten Kürbis her. Ja! Dann morgen in einer Woche, 27.10. Massengeburtstag, Oktober. Geborene erhalten 25 Euro Freiverzehr. Ja, also morgen in einer Woche erst, aber vormerken. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Yes! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on there. Wow! Ja, und ich bin auch wieder am Mikro, am Plattenteller. Also, hat man. Plattenteller sind sie eigentlich nicht mehr. Na gut, man sagt es halt noch. Und zwar am Mittwoch, den 31., da ist nämlich ein Feiertag darauf. Da bin ich im Lauinger in Malsch. Ein alteingesessenes Lokal. Da läuft also viel Fox, das sage ich gleich vornherein. Aber das kommt richtig an, macht schwerer. Wie gesagt, 21 Uhr Eintritt, 21 Uhr Einlass im Lauinger in Malsch. Geht auf meine Seite charlie2000.de, da steht's. Oder bei Facebook charlie2000 in rein in Buchstaben geschrieben. Da könnt ihr immer euch mal anmelden und gefällt mir klicken, ja? Bitte tut das mal. Oder bei Wer kennt wen? Wird mich freuen. Ja, on the road again. Dankeschön. Pass auf, da kommt der wahnsinnig Beschränkte. Die Natur schlägt zurück. Haltet euch fest. Hey Charlie, wir sind wieder da. Und wer ist dieser Mundgeruch? Das hält man ja im Kopf nicht aus. Aber dieser alte Knacker hat jetzt die Cosmo-Power. ja, kurz vor 22 Uhr. Dario ist das. Aber es ist geremixt. Stärkerer Bass liegt dahinter. Ihr hört es noch, Trömer? Und damit grüße ich den Bernd Kiefer. Ehemals in Schramberg gewohnt. Wer hat es nicht mal gemacht? Ja, mein ehemaliger LG. Ja. Was geht hier vor? Wir lassen die Sau raus. And realize there's nothing there but light. I need shadow, I need darkness to help me through the night. The dark side. To wait till dawn. The dark side. Tonight, 'cause I'm not sleeping. The heute bin ich ja mit meinem Schuhverkäufer sehr zufrieden. Ja. Siehst du, es ist ganz gut, wenn du nichts mehr trinkst, oder? Das würde dir gefallen, ne? Weißt du, was ich jetzt mache? Schmeiß ich einen deiner Schuhe weg. Das kannst du machen. Auf jeden Fall, du hast doch wohl nichts versteckt irgendwo, ein Bier oder so, ja? Sehe ich vielleicht wie ein Betrüger aus? Ja. Puff Daddy and a Family featuring the Locks, Lil' Kim, It's All About the Benjamins, Lock Remix. All music, all the time. Infamous Radio, Radio, Radio. Hier ist Hitradio. Einfach näher dran. Biggie's Mashup. This is remixes. Wochenende. Secret in the universe. Our mission is to monitor extraterrestrial activity on Earth. We are your best, last, and only line of defense. We work in secret. We exist in shadow. And we dress in black. Come to MIBs. guy dressed in black. Remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB. He's what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was there is now gone. Black suit with the black Ray Bans on. Walk in shadow, move in silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight don't exist, no names and no fingerprints. It's all something strange watching back. But you never quite know where the MIBs is at. Tight camera zoom on the impending doom. But then like boom, black suits fill the room up with the quickness, talk with the witnesses. Hypnotize up, normalize up. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please? To what we say, that's the way we kick it. Yeah, you know I mean, it's some noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're the fearless MIBs, raising up all the flag. What that stand for? Men in black. Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, let me get that work. Now freeze. Ein Lied geht um die Welt, ein Lied, das euch gefällt. Central Bay.

Mit oder ohne Krause? Ich weiß es nicht. Weil gestern hat er sich ja nicht blicken lassen. Ja, der Krause. Da, da, da, da, da, da. DJ! Codex Club in Aachen. Heute DJ Matrick und DJ Johnny F. Codex Club in Aachen. Und nach meiner Sendung, kurz nach 23 Uhr, kommt ja die Live-Übertragung direkt aus dem Club. Das schaltet automatisch rüber. Das ist so eingerichtet, Nachtschwärmer. Ah, ja. Morgen Samstag, die Nacht der Tracht, die Na. Kann ich es auf Bayerisch? Die Nacht der Tracht. Oktoberfestwochen immer noch. Für alle, die in Tracht kommen, gibt's morgen 15 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Dirndl, Lederhose oder Fasnitztracht. Das will ich sehen, wer in der Fasnitztracht da kommt. Ja. Alles sonst wie gehabt, wie heute. Und morgen in einer Woche, am 27.10. ist die Oktober... Nee, ich muss anders sagen. Massengeburtstag. Alle Oktobergeborenen erhalten 25 Euro Freiverzehr. U18 bekommen nur 15 Euro Freiverzehr. Ja. Alles klar, ihr wisst Bescheid. Codex Club in Aachen. Codex-Club.de, schaut da drauf, da gibt's mehr. Und ich selber bin am kommenden Mittwoch im Lauinger in Malsch. Lauinger Malsch, das ist im Kreis Karlsruhe, nördlich von Rastatt, über die B3 zu erreichen. Einlass 21 Uhr. Da bin ich, Nachtschwärmer. Ich erwarte euch. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Die Tür geht auf. Wer kommt herein? Ja, wer kommt wohl? Das soll nicht wahr sein. Das ist doch... Matthias Reim! Ich hab geträumt von dir. Aber ich sitze hier und wart nur auf den Charlie. Die Tür geht auf. Ist Charlies Frau. Er liegt zu Haus. Wie immer blau. Oh, so blau. Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Komm, Charlie, komm, Charlie, fang mich, Charlie, Charlie. Oh, Charlie. Dreh nochmal den Plattenteller. Mach nochmal die Lichter schneller. Disco Charlie. Immer lacht er und ist vergnügt. Ein anderer hätte längst schlapp gemacht. Doch er ist fit. Ganze Nacht, drum sind wir auch geblieben beim Disco Charlie. Abgedreht, aber vor allem phänomenal. Hier bekommt ihr das volle Programm. Jetzt lassen wir es krachen. Ja! Save tonight. I feel the sun creeping up like tick-tock. I'm trying to keep you in my head, but if not, we'll just keep running some tomorrow with our lips locked. Yeah, you got me begging, begging, baby, please don't go. If I wake up tomorrow, will you still be here? I don't know if you feel the way I do. If you leave, I'm gonna find you, baby, please don't go, go, go, go. Baby, please don't run away. I know you're still living your life after that. Go, go, go. I know you're still living your life after death. Super, hä? Nacht schon mal, was meint ihr? Tracy Chapman, Sportfreunde Stiller, Daft Punk, Pink, Puff Daddy, Le Chic, Kelly Clarkson und so weiter. Alles da drin in diesem Mashup. Und ihr seid vollkommen richtig, hier ist Radio, hier geht's ins Wochenende mit eurem Charlie 2000. Die doofe Witzecke. Heute zum letzten Mal. Manche werden jetzt sagen, oh Gott sei Dank. Um 22.32 Uhr. Also, wir befinden uns im Hort der Natur. Wo ist das wohl? Im Kinzigtal. Es ist allerdings schon ein paar Jahre her. Und zwar in Biberach war das. Da war noch viel mehr Landwirtschaft. Da hat ein Bauer einen Hahn gehabt, wie jeder Bauer eigentlich hat, der Hühner hat. Der war ein bisschen übereifrig. Der hat nämlich nicht nur die eigenen Hennen auf dem Hof durchgemacht jeden Tag, sondern das ganze Dorf. Jeden Tag ist der Hahn auf Tour gegangen und hat die ganzen Hühnereier genommen. Ja, und dann hat er es noch schlimmer getrieben. Dann ist er noch... Wo ist er hin? Nach Oberhammersbach? Ja, genau. Ist er hingetribbelt. Hat die Hühner auch noch? Also, es darf ja wohl nicht wahr sein. Eines Tages hat der Bauer das mitgekriegt und hat zu ihm gesagt auf dem Hühnerhof, hey Freund, also wenn du so weitermachst, dann liegt irgendwann flach. Es hält doch kein Gockel aus. Oh, das hat nichts geholfen. Der Bauer hat zugeguckt. Und der Gockel hat es weitergetrieben. Eines Tages kommt der Bauer vom Heumachen auf den Hof. Dann sieht auf dem Hühnerhof der Gockel flach liegt. Die Federn gestreckt, den Schnabel offen. Und über ihm kreist schon ein Geier. Da hat er gedacht, so jetzt hat es ihn erwischt. Da geht er hin, ruft von weitem, siehst du, ich habe das prophezeit. Jetzt liegt Storn, kein Schnimmel. Ja, der Gockel zurückrufen. Psst, ruhig, locke, locke, Geierbocke. Nochmal. 5, 6, 7, 8.

Oktober geboren, erhalten 25 Euro Freiverzehr. Also morgen in einer Woche. Vormelden! Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Ihr wisst Bescheid. Und ab 23 Uhr, kurz nach meiner Sendung hier, da kommen erst die Nachrichten, dann schaltet es automatisch um in den Club. Da kommt live aus dem Club. Ich selber bin am Dienstag in einer Woche, am 31. im Lauinger in Malsch. Alteingesessenes, großes Lokal, Nachtschwärmer. Einlass 21 Uhr. Du weißt Bescheid? Ja. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Wow. Disco Dancing Great. Und Quatsch, und Quatsch, und Quatsch. Dann zockt der Mob, dann steppt der Bär, da wird abgerockt, bis der Ohrschmalz brodelt. Party Time. Meine Freunde, wir sind langsam hier zu Ende. Wir haben nur noch sieben Minuten. Willst du noch was zu unseren Nachtschwärmern sagen? Komm, sag noch was zu diesem Song zum Beispiel. Oh Mann, da habe ich schon bessere CDs weggeschmissen. Ja, genau, du. Er ist immer so missmutig, ha? Das ist unmöglich mit dem Kerl. Ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Ja, ja, shut up. Übrigens, ich war mit der Kelly aus, ja, jetzt bist du baff. Kelly, sag's mal. Dieser Typ hat es gewagt, mich nicht mal anzufassen. Weißt du was, das erzähle ich meinen ganzen Freundinnen und ruiniere seinen guten Ruf. Ja, aber das habe ich absichtlich gemacht, Kelly. Hallo, Hitradio. Einfach näher dran. Echt jetzt? Das ist echt voll daneben. Jetzt noch einer auf Madagaskar gemacht. I like to move it. You like to move it. the OT and the big tight and come in and earth street fucker. I like to move it, move it. He like to move it, move it. She like to move it, move it. You like to move it. Jetzt gehen wir noch ganz kurz Vollgas zum Schluss, ja. Showtime! Let's get out! Jetzt geht die Party an! If the DJ's kicking ass, grab your motherfucking hands! Grab your motherfucking hands! Grab your motherfucking hands! If the DJ's kicking ass, grab your motherfucking hands! Grab your motherfucking hands! Grab your motherfucking hands! If the DJ's kicking ass! Get it poppin', yeah. Just look at how she drop it. Lil' mama certified pro, she need her own show. Start on down that pole and grind slow. Hell no, I ain't count my dough. I came to blow it all, and do my thing, trying to find Miss Know-It-All. And I got my cup filled, juicy how them bucks feel. Young pimp, see I grab me up a chicken judge. In the middle of the club, with a stack full of dust. Drop it low, like a pro, bring it back. That's what's up. All my dogs up in here, and it's dope everywhere. Don't it stop? Like you don't care. Throw that money in the air and say yeah. Jetzt ist Schluss mit lustig. Oh. Jetzt reicht's. Oh. Aufhören. Oh. Unerträglich. Oh. Ist ja krass, Mann. Oh, oh Mann, ich bin dabei. Well, don't ask me, I'll never tell. I look to you as it fell. And now you're in my way. I trade my soul for a wish. Pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this. But now you're in my way. Your stare was holding. Das war's wieder mal mit Charlie 2000. Allen ein schönes Wochenende. Bis kommenden Freitag. Drink, wanna go for a walk. Meet up in the morning, we'll stay till the dark. If you're down for a joyride, I can get wheels. Or you wanna hit the city and stop some meals. Lady, I'll be down to share some quality time. I'm ready for whatever, hope you draw the line. You took your time with the call, I took no time with the fall. You gave me nothing at all, but still you're in my way. I beg and borrow and steal, at first sight and thrill. I didn't know I would feel it, but it's in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. war mal wieder die Charlie Show. Guten Nacht, liebe Leute. So geil. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Laura Tendl. Kanzlerin Merkel hat bei ihrem Auftritt beim CSU-Parteitag in München auf die enge Zusammenarbeit zwischen CDU und CSU hingewiesen. Trotz aller Meinungsverschiedenheiten, wenn es darauf ankomme, würden die beiden Parteien zusammenhalten, sagte die Kanzlerin. Wenn es drauf ankommt, halten wir zusammen, sagte CDU-Chefin Merkel sehr zur Freude von CSU-Chef Seehofer. Und es kommt drauf an, im Wahljahr 2013, das machte auch die Lobeshymne deutlich, die Merkel danach anstimmte. Seehofer, die Minister, die Landesgruppe, der Generalsekretär, jeder bekam sein ganz persönliches Dankeschön. Aber auch Seehofer schlägt nach den Monaten der Sticheleien jetzt sanftere Töne an. Dazu gehört auch die Zustimmung zu Merkels Eurokurs. Sollte die EU-Troika nämlich zu dem Ergebnis kommen, dass Athen mehr Hilfe braucht, will Seehofer mit sich reden lassen. Aus München, Ursula Lampe. In Deutschland leben derzeit rund 250.000 Menschen auf der Straße. Diese Zahl nannte die evangelische Obdachlosenhilfe. Erstmals seit 2 Jahren steige die Zahl damit wieder an, so der Verband. Betroffen sind nach Angaben der Obdachlosenhilfe vor allem junge Menschen und solche über 50 Jahren, die in Ballungsräumen wohnen. Bei Wohnungslosen unter 30 sei oft eine fehlende Ausbildung schuld, bei den Älteren eine zunehmende Altersarmut. Weitere Gründe seien finanzielle Notlagen und steigende Mieten. Hohe Kosten für Wohnungen beklagte auch der Deutsche Mieterbund. Verbandspräsident Rips forderte die Bundesregierung heute auf, die Mieter durch die Energiewende nicht zu sehr zu belasten. Vorgesehen ist, beim Einbau neuer Heizungen oder Fenster das Mietminderungsrecht für 3 Monate abzuschaffen. Aus Berlin, Sandra Ketterer.